الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister im Islam. Hier ist eine kleine Stellungnahme zu der aktuellen Lage. Zuerst möchte ich mich bei den Geschwistern bedanken, die mich überall verteidigen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala euch dafür mit Jannatul Firdaus belohnen. Ich möchte euch auch noch eine Vorbotschaft geben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wer die Ehre eines Bruders im Verborgenen verteidigt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala das Feuer in seinem Gesicht entfernen. Der Hadith ist bei Tirmidhi überliefert und als Hassan eingestuft. Natürlich, liebe Geschwister, ihr verteidigt nicht nur mich, sondern die Wahrheit, die ich vertrete. Ich habe aber eine Nasiha an all diejenigen, die mich für Allah lieben, all diejenigen, die dem Wahrheit folgen, all diejenigen, die von meinen Vorträgen profitieren, all diejenigen, die in meinen Unterrichten teilnehmen. Ich bitte euch um Allahs Willen, dass ihr diese Nasiha euch zu Herzen nimmt, danach handelt und es weiterleitet. Bitte verliert eure wertvolle Zeit nicht mit Leuten, die es nicht wert sind. Kommentiert nicht auf deren Videos oder Posts. Verliert eure wertvolle Zeit nicht mit Asharis, mit Murji'a, mit Sufis und so weiter und so fort. Sie löschen eure Kommentare und ihr macht sie nur mehr bekannt, indem ihr ihnen Achtung schenkt. Glaubt mir, wenn ihr ihnen keine Achtung schenkt, sie werden keine Ware haben zum Verkaufen. Ihre Bartel ist vergänglich und die Wahrheit wird bestehen bleiben. Wallahi, die schwerste Sache auf deren Herzen ist, dass man sie ignoriert. Sie werden platzen. Darum bitte ich euch, nutzt eure Zeit in diesem schönen Monat mit Gottesdienst, vor allem mit dem Koran. Verinnerlicht die Verse des Koran und versucht danach zu handeln und verbreitet die Wahrheit, wo ihr daran glaubt. Schaut nicht auf sie. Die sollen euch nicht von eurer Aufgabe ablenken, nämlich die Wahrheit zu verbreiten und die Menschen die wahre Religion beizubringen. Umar radiallahu anhu arda sagte: Tötet die Unwahrheit, indem ihr nicht darüber redet. Indem ihr nicht darüber redet. Wir werden dieses praktizieren, außer wenn die Menschen verwirrt werden und eine Stellungnahme sein muss. Und das werden wir bi'idhnillahi ta'ala die Tage mit einem Video alles detailliert zu erklären. Ansonsten sagen wir, wie der Dichter gesagt hat: وَمَا الْبَحْرُ الْخِضَمُ يُعَابُ يَوْمًا إِذَا مَا بَالَتْ بِجَانِبِهِ الْقُرُودُ. Und die Ozean wird nicht getadelt, wenn einige Affen in der Nähe pinkeln. Deswegen verliert eure Zeit nicht und versucht diesen Monat zu nutzen, Allah tabaraka wa ta'ala näher zu kommen, und bi'idhnillahi ta'ala wird sowieso ein Video folgt, bi'idhnillahi ta'ala ein Video, in dem ich detailliert über dieses Thema spreche. Subhanallah, diese Menschen denken gar nicht daran, dass sie einen Muslim in Gefahr bringen, indem sie seinen Namen in einem Ort über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Subhanallah, die könnten einfach sagen, wir widerlegen diese Gruppe oder wir widerlegen Abu Wala. Aber dass man Abu Wala mit einer Gruppe in Verbindung zu bringen, Subhanallah, das ist absichtlich, um diesem Muslim Schaden zu bringen. So wir sagen, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Unsere Genüge ist Allah und er ist der beste Schützer. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته